Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We have finished yesterday the epistles to the Ephesians. Gestern haben wir den Epheserbrief abgeschlossen. And we did some calculations from the beginning. We already recorded 1,507 devotional. Wir haben ein wenig nachgerechnet. Insgesamt haben wir seit Beginn bereits 1,507 Andachten aufgenommen. And I am so thankful to God that we are able to make this available for free. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir dies kostenlos zur Verfügung stellen können. This is approximately 214 hours of teaching. Das sind etwa 214 Stunden Lehre. In many languages of the world, people are blessed and touched. I'm very grateful. Die Menschen werden in vielen Sprachen der Welt gesegnet und berührt. Ich bin sehr dankbar. I would like to encourage you, share these devotionals with everybody you know. Ich möchte dich ermutigen, diese Andachten mit allen zu teilen, die du kennst. Because we have so many wonderful testimonies. Denn wir bekommen so viele wunderbare Zeugnisse. Now we start with the first epistle of the Apostle John. Nun beginnen wir mit dem ersten Brief des Apostels Johannes. John was one of the apostles that was very close to Jesus. Johannes war einer der Apostel, der Jesus sehr nahe stand. And we understand that he felt more loved than all the other apostles, even though he was not more loved. Wir wissen, dass er sich mehr geliebt fühlte als alle anderen Apostel, obwohl er nicht mehr geliebt wurde als sie. In the Gospel of John we read several times the apostle whom Jesus loved. Im Johannesevangelium lesen wir mehrmals der Jünger, den Jesus liebte. But it is interesting that only John writes that. Matthew, Mark and Luke don't. Es ist interessant, dass es nur Johannes schreibt, Matthäus, Markus und Lukas nicht. And this again proves to me that you experience as much from the love of God as you choose to experience. Dies beweist mir einmal mehr, dass du so viel von der Liebe Gottes erfährst, wie du es selbst wählst. We find no evidence anywhere in the Bible that Jesus gave John a very special place. Nirgendwo in der Bibel finden wir einen Hinweis darauf, dass Jesus Johannes einen ganz besonderen Platz einräumte. John chose to take this very special place for himself. Johannes entschied sich, diesen ganz besonderen Platz für sich selbst einzunehmen. And he became known as the Apostle of Love. Und er wurde als Apostel der Liebe bekannt. And of course, one of the big subjects of his epistle is love. Daher ist eines der Hauptthemen seines Briefes natürlich die Liebe. And he's calling the church to walk in this incredible, deep, intimate love. Er ruft die Gemeinde dazu auf, in dieser außergewöhnlichen, tiefen und innigen Liebe zu leben. There are several verses in the first epistle of John that have marked my life deeply. Es gibt mehrere Verse im ersten Johannesbrief, die mein Leben tief geprägt haben. In fact, it's the Apostle of John that has taught me that love must be expressed practically and not only in words. Tatsächlich ist es der Johannesbrief, der mich gelehrt hat, dass Liebe praktisch und nicht nur in Worten ausgedrückt werden muss. When I was a teenager, I spent hours, days, weeks and months reading the Epistle of John. Als Teenager verbrachte ich Stunden, Tage, Wochen und Monate damit, den Brief des Johannes zu lesen. I've loved his epistles since I was very young. Ich liebe seinen Brief seit meiner Kindheit. Even though when I was very young in my Christian life, unfortunately, the Epistle of John brought a lot of condemnation to me too. Obwohl er mir als junger Christ leider auch viel Verdammnis gebracht hat. But this was only because of my religious thinking and not because of the wonderful epistle. Aber das lag nur an meiner religiösen Denkweise und nicht an dem wunderbaren Brief. When the Apostle John says that he was born of God, doesn't sin, and I thought, oh my God, I sin all the time, so I'm not a Christian. Bei den Worten des Apostels Johannes, dass derjenige, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, dachte ich, oh mein Gott, ich sündige die ganze Zeit, also bin ich kein Christ. Well, of course, because of my religious attitude and my wrong belief system, I've struggled with sin for many years of my life. Natürlich hatte ich aufgrund meiner religiösen Einstellung und meines falschen Glaubenssystems viele Jahre meines Lebens mit Sünde zu kämpfen. But even though there were years of my life where the Epistle of John brought condemnation, I still love to read it. Aber obwohl es Jahre in meinem Leben gab, in denen der Brief des Johannes Verdammnis mit sich brachte, las ich ihn immer noch gerne. I was somehow always drawn to that beautiful epistle. Irgendwie hat mich dieser wunderschöne Brief immer angezogen. And his gospel is also one of my favorites, Gospel of the Four. I think it's my favorite. Und sein Evangelium ist auch eines meiner Lieblingsevangelien. Ich denke, es ist mein Lieblingsevangelium. Because Apostle John had a revelation that was so much deeper than many other apostles had. Weil der Apostel Johannes eine Offenbarung hatte, die viel tiefer war als die vieler anderer Apostel. So I trust that this series that we are doing now is going to deeply penetrate your heart. Ich vertraue also darauf, dass diese Serie, die wir jetzt beginnen, tief in dein Herz eindringen wird. And of course we're going through it in the Passion Bible. Natürlich gehen wir sie in der Passion-Übersetzung durch. The Apostle John starts like this in verse 1. We saw him with our very own eyes. Der Apostel Johannes beginnt in Vers 1 folgendermaßen. Wir sahen ihn mit unseren eigenen Augen. And with the Apostle John is saying, we saw him with our very own eyes. He's not just simply saying of a normal physical seeing. Wenn der Apostel Johannes sagt, wir sahen ihn mit unseren eigenen Augen, spricht er nicht nur von einem normalen physischen Sehen. Because the word that he uses here is much more like we perceived him. Denn das Wort, das er hier verwendet, bedeutet eher, wir nahmen ihn wahr. And it is used in the original Greek in the active voice. Und es wird im griechischen Originaltext im Aktiv verwendet. And this is so beautiful that the Apostle John says, we actively made a choice to really perceive him very well. Es ist so schön, dass der Apostel Johannes sagt, wir haben uns aktiv dafür entschieden, ihn wirklich sehr gut wahrzunehmen. No wonder that the Apostle John had such a special relationship with Jesus. Kein Wunder, dass Johannes eine so besondere Beziehung zu Jesus hatte. Because he made the choice to actively pursue perceiving Jesus very well. Denn er traf die Entscheidung, Jesus aktiv sehr gut wahrzunehmen. I believe from all of my heart that you will know Jesus as well as you choose to know him. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du Jesus so gut kennenlernen wirst, wie du dich dafür entscheidest, ihn kennenzulernen. In the old covenant, Jesus was hidden. He was the mystery. Im alten Bund war Jesus verborgen. Er war das Geheimnis. But today the mystery has been completely uncovered and revealed. Aber heute ist das Geheimnis vollständig gelüftet und offenbart. I like to think of Jesus as an open invitation. Ich stelle mir Jesus gerne als eine offene Einladung vor. You choose how much of him you perceive. Du entscheidest, wie viel du von ihm wahrnimmst. And this is the beauty of Jesus, that the more you spend time with him, trying to really understand him, the more mysterious he becomes. Und das ist die Schönheit Jesu. Je mehr Zeit du mit ihm verbringst und versuchst, ihn wirklich zu verstehen, desto geheimnisvoller wird er. I thought 30 years ago, oh yeah, I know Jesus. Today I realized how little I know him and how desperate I am to know him better. Vor 30 Jahren dachte ich, oh ja, ich kenne Jesus. Heute erkenne ich, wie wenig ich ihn kenne und wie sehnlich ich mich danach sehne, ihn besser kennenzulernen. John says, we actively chose to perceive Jesus. Johannes sagt, dass wir uns aktiv dafür entscheiden, Jesus wahrzunehmen. My dear friend, what are you doing to have a clear perception of Jesus? Mein lieber Freund, was machst du, um eine klare Wahrnehmung von Jesus zu haben? Do you see a religious figure that lived 2000 years ago? Siehst du eine religiöse Figur, die vor 2000 Jahren gelebt hat? Or are you actively every day pursuing an intimate relationship with that beautiful bridegroom of yours? Oder strebst du aktiv jeden Tag nach einer innigen Beziehung zu deinem schönen Bräutigam? I will see you tomorrow. Bis morgen.